In dem Kontor eines unweit St. Sebald gelegenen nürnbergischen Patrizierhauses saßen sich Vater und Sohn an einem geräumigen Schreibtische gegenüber, der Abwicklung eines bedeutenden Geschäftes mit gespanntester Aufmerksamkeit obliegend. Beide, jeder für sich auf seinem Stück Papier, summierten sie dieselbe lange Reihe von Posten, um dann zu wünschbarer Sicherheit die beiden Ergebnisse zu vergleichen. Der schmächtige Jüngling, der dem Vater aus den Augen geschnitten war, erhob die spitze Nase zuerst von seinen zierlich geschriebenen Zahlen. Seine Addition war beendigt und erwartete auf den bedächtigeren Vater nicht ohne einen Anflug von Selbstgefälligkeit in dem schmalen, sorgenhaften Gesichte, als ein Diener eintrat und ein Schreiben in großem Format mit einem schweren Siegel überreichte. Ein Kornett von den schwedischen Karabinieren habe es gebracht. Er beschaue sich jetzt nebenan den Ratssaal mit den weltberühmten Schildereien und werde pünktlich in einer Stunde sich wieder einfinden. Der Handelsherr erkannte auf den ersten Blick die kühnen Schriftzüge der Majestät des schwedischen Königs Gustav Adolf und erschrak ein wenig über die große Ehre des eigenhändigen Schreibens. Die Befürchtung lag nahe, der König, den er in seinem neu erbauten Hause, dem schönsten von Nürnberg, bewirtet und gefeiert hatte, möchte bei seinem patriotischen Gastfreunde ein Anleihen machen. Da er aber unermesslich begütert war und die Gewissenhaftigkeit der schwedischen Rentkammer zu schätzen wusste, erbrach er das königliche Siegel ohne sonderliche Besorgnis und sogar mit dem Anfang eines prahlerischen Lächelns. Kaum aber hatte er die wenigen Zeilen des in königlicher Kürze verfassten Schreibens überflogen, wurde er bleich, wie über ihm die Stuckatur der Decke, welche in hervorquellenden Massen und aufdringlicher Gruppe die Opferung Isaaks durch den eigenen Vater Abraham darstellte. Und sein guter Sohn, der ihn beobachtete, erbleichte ebenfalls aus der plötzlichen Entfärbung des vertrockneten Gesichtes auf ein großes Unheil ratend. Seine Bestürzung wuchs, als ihn der Alte über das Blatt weg mit einem wehmütigen Ausdrucke väterlicher Zärtlichkeit betrachtete. »Um Gottes Willen«, stotterte der Jüngling, »was ist es, Vater?« Der alte Leubelfing, denn diesem vornehmen Handelsgeschlechte der Leubelfinge gehörten die beiden an, bot ihm das Blatt mit zitternder Hand. Der Jüngling las. »Lieber Herr, wissend und uns wohl erinnernd, dass der Sohn des Herrn den Wunsch nährt, als Page bei uns einzutreten, melden hiermit, dass dies heute geschehen und völlig werden mag, dieweil unser voriger Page, der Max Beheimseliger, mit nachträglicher Ehrenmeldung des vorvorigen Utzen Vollkammerseligen und des fördervorigen Götzen Tucherseligen, heute bei währendem Sturme nach beiden ihm von einer Stückkugel abgerissenen Beinen in unseren Armen sänftiglich entschlafen ist. Es wird uns zu besonderer Genugtuung gereichen, wieder einen aus der evangelischen Reichsstadt Nürnberg, welcher Stadt wir fürnehmlich gewogen sind, in unseren nahen Dienst zu nehmen. Eines guten Unterhaltes und täglicher christlicher Vermahnung seines Sohnes kann der Herr gewiss sein. Des Herrn wohlaffektionierter Gustavus Adolphus Rex. »O du meine Güte«, jammerte der Sohn, ohne sein zages Herz vor dem Vater zu verbergen, »jetzt trage ich meinen Totenschein in der Tasche. Und ihr, Vater, mit dem schuldigen Respekt gesprochen, seid der Ursacher meines frühen Hinschieds, denn wer als ihr könnte dem Könige eine so irrtümliche Meinung von meinen Wünschen und Begehren beigebracht haben? Dass Gott erbarm!« Und er richtete seinen Blick aufwärts zu dem gerade über ihm schwebenden Messer des gipsenen Erzvaters. »Kind, du brichst mir das Herz«, versetzte der Alte mit einer kargen Träne, »vermaledeit sei das Glas Tokaja, das ich zu viel getrunken. Vater«, unterbrach ihn der Sohn, der mitten im Elend den Kopf, wo nicht oben, so doch klar behielt, »Vater, berichtet mir, wie sich das Unglück ereignet hat.« »August«, beichtete der Alte mit Zerknirschung, »du weißt die große Gasterei, die ich dem Könige bei seinem ersten Einzuge gab. Sie kam mich teuer zu stehen. 399 Gulden 11 Kreuzer, Vater, und ich habe nichts davon gekostet«, bemerkte der Junge weinerlich, »denn ich hütete die Kammer mit einem nassen Bausche über dem Auge. Er wies auf sein Rechtes. Die Gustel, der Wildfang, halb unsinnig und närrisch vor Freude, den König zu sehen, hatte mir den Federball ins Auge geschmissen, da gerade ein Trompetenstoß schmetterte und sie glauben ließ, der Schwede halte Einzug. Aber redet, Vater. Nach abgetragenem Essen, bei den Früchten und Kelchen, erging ein Sturm von Jubel oben durch den Saal und unten über den Platz durch das Kopf an Kopf versammelte Volk. Alle wollten sie den König sehen. Humpen dröhnten, Gesundheiten wurden bei offenen Fenstern ausgebracht und oben und unten bejauchzt. Dazwischen schreit eine klare, durchdringende Stimme: Hoch Gustav, König von Deutschland! Jetzt wurde es mäuschenstill, denn das war ein starkes Ding. Der König spitzte die Ohren und strich sich über den Zwickel. »Solches darf ich nicht hören«, sagte er. »Ich bringe ein Hoch der evangelischen Reichsstadt Nürnberg.« Nun bricht erst der ganze Jubel aus. Stücke werden auf dem Platze gelöst, alles geht drüber und drunter. Nach einer Weile drückt mich die Majestät von ungefähr in eine Ecke. »Wer hat den König von Deutschland hochleben lassen, Leubelfing?« fragt er mich unter der Stimme. Nun sticht mich alten betrunkenen Esel die Prahlsucht. Leubelfing schlug sich vor die Stirn, als klage er sie an, ihn nicht besser beraten zu haben. Und ich antwortete: »Majestät, das tat mein Sohn, der August. Dieser spannt Tag und Nacht darauf, als Page in euren Dienst zu treten.« Trotz meines Rausches wusste ich, dass der königliche Leibdienst von Götz Tucher versehen wurde und der Bürgermeister Volkammer, nebst dem Schöppen Beheim, ihre Buben als Pagen empfohlen hatten. Ich sagte es auch nur, um hinter meinen Nachbarn, dem alten Tucher und dem Großmaul, dem Beheim, nicht zurückzubleiben. Wer konnte denken, dass der König die ganze Nürnberger Ware in Bayern verbrauchen würde? Die beiden steckten die Köpfe zusammen, jetzt unter der Stimme flüsternd, welche sie vorher in ihrer Aufregung uneingedenk der im Nebenzimmer hantierenden Angestellten und Lehrlinge zu dämpfen vergessen hatten. Doch sie fanden keinen Rat. Ihre Gebärden wurden immer ängstlicher und peinlicher, als im Gange draußen ein markiger Alt das Leiblied Gustav Adolfs anstimmte und ein tannenschlankes Mädchen mit lustigen Augen, kurzgeschnittenen Haaren, knabenhaften Formen und ziemlich reitermäßigen Manieren eintrat. »Willst du uns die Ohren zersprengen, Base?« zankten die beiden Leubelfinge. Sie, das trübselige Paar, musternd erwiderte: »Ich komme euch zum Essen zu rufen. Was hat's gegeben, Herr Ohm und Herr Vetter? Ihr habt ja beide ganz bleiche Nasenspitzen.« Der zwischen den Hilflosen liegende Brief, den das Mädchen ohne weiteres ergriff, und als sie die kräftig hingeworfene Unterschrift des Königs gelesen, mit leidenschaftlichen Augen verschlang, erklärte ihr den Schrecken. »Zu Tische, Herren«, sagte sie und schritt den beiden voran in das Speisezimmer. Hier aber ging es dem gutherzigen Mädchen selber nahe, wie den Leubelfingen jeder Bissen im Munde quoll. Sie ließ abtragen, setzte ihren Stuhl zurück, kreuzte die Arme, schlug unter ihrem blauen Rocke, an dessen Gurt die Tasche und der Schlüsselbund hing, ein schlankes Bein über das andere und ließ, horchend und nachdenkend, den ganzen verfänglichen Handel sich vortragen. Denn sie schien vollständig zum Hause zu gehören und sich darin mit ihrem kecken Wesen eine entschiedene Stellung erobert zu haben. Die Leubelfinger erzählten. »Wenn ich denke«, sagte dann das Mädchen mutig, »wer es war, der das Hoch auf den König ausbrachte?« »Wer denn?« fragten die Leubelfinge. Und sie antwortete: »Niemand anders als ich.« »Hol dich der Henker, Mädchen«, grollte der Alte. »Gewiss hast du den blauen schwedischen Soldatenrock, den du dir im Schrank hinter deinen Schürzen aufhebst, angezogen und dich in den Speisesaal an deinen Götzen herangeschlichen, statt dich züchtig unter den Weibern zu halten.« »Sie hätten mir den hintersten Platz gegeben«, versetzte das Mädchen zornig. »Die kleine Hallerin, die große Holzschuherin, die hochmütige Ebnerin, die schiefe Geuderin, die alberne Kresserin, tutte quante, die dem Könige das Geschenk unserer Stadt, die beiden silbernen Trinkschalen, die Himmelskugel und die Erdkugel, überreichen durften. Wie kann ein schamhaftes Mädchen, und das bist du, Gustl, es nur über sich bringen, Männertracht zu tragen«, maulte der zimperliche Jüngling. »Das heißt«, erwiderte das Mädchen ernst, »die Tracht meines Vaters. wo noch neben der Brusttasche das gestopfte Loch sichtbar ist, das der Degen des Franzosen gerissen hat. Ich brauche nur einen schrägen Blick zu tun, sie tat ihn, als trüge sie die väterliche Tracht, so sehe ich den Riss und es wirkt wie eine Predigt. Dann, schloss sie aus dem Ernst, nach ihrer Art in ein Lachen überspringend, wollen mir die Weiberröcke auch gar nicht sitzen. Kein Wunder, dass sie mich schlecht kleiden, bin ich doch bis in mein 14. Jahr mit dem Vater und der Mutter in kurzem Habit zu Rosse gesessen. Liebe Base, jammerte der junge Leubelfing, nicht ohne eine Mischung von Zärtlichkeit, seit dem Tode deines Vaters bist du hier wie das Kind des Hauses gehalten. Und nun hast du mir das eingebrockt. Du lieferst deinen leibhaftigen Vetter wie ein Lamm auf die Schlachtbank. Der Utz wurde durch die Stirn geschossen, der Götz durch den Hals. Ihn überlief eine Gänsehaut. Wenn du mir wenigstens einen guten Rat wüsstest, Base. Einen guten Rat? Sagte sie nachdrücklich. Den will ich dir geben. Halte dich wie ein Nürnberger, wie ein Leubelfing. Ein Leubelfing, giftelte der alte Herr. Muss denn jeder Nürnberger und jeder Leubelfing ein Raufbold sein, wie der Rupert, dein Vater, Gott hab ihn selig, der mich, den Älteren, eher ein Zehnjähriger, auf einem Leiterwagen entführte, umwarf, heil blieb und mir zwei Rippen brach. Welche Laufbahn! Mit 15 zu den Schweden durchgegangen, mit 17 eine 15-Jährige vor der Trommel geheiratet, mit 30 in einem Raufhandel das Zeitliche gesegnet. Das heißt, sagte das Mädchen, er fiel für die Ehre meiner Mutter. Ach. Weißt du mir keinen Rat, Guste, drängte der junge Leubelfing. Du kennst den schwedischen Dienst und die natürlichen Fehler, die davon frei machen. Auf was kann ich mich bei dem Könige gültig ausreden? Sie brach in ein tolles Gelächter aus. Wir wollen dich, sagte sie, wie den jungen Achill im Bildwerk am Ofen dort unter dem Mädchen stecken. Und wenn der listige Ulysses vor ihnen das Kriegszeug ausbreitet, wirst du nicht auf ein Schwert losspringen. Ich gehe nicht, erklärte der durch diese mythologische Gelehrsamkeit Geärgerte. Ich bin nicht die Person, welche der Vater dem Könige geschildert hat. Da fühlte er sich an seinen beiden dünnen Armen gepackt. Ihm den linken glaubend, zeterte der alte Leubelfing, »Willst du mich, ehrwürdigen Mann, dem Könige als einen windigen Lügner hinstellen?« Das Mädchen aber, den rechten Arm des Vetters drückend, rief entrüstet, »Willst du mit deiner Feigheit den braven Namen meines Vaters entehren?« »Weißt du was?« schrie der Gereizte. »Geh du als Page zu dem König!« Er wird, bubenhaft wie du aussiehst und dich beträgst, das Mädchen in dir ebenso wenig vermuten, als der Ulysses am Ofen, von dem du fabelst, in mir den Buben erraten hätte. Mach dich auf zu deinem Abgott und bet ihn an. Am Ende, fuhr er fort, wer weiß, ob du das nicht schon lange in dir trägst. Träumest du doch von dem Schwedenkönig, mit welchem du als Kind in der Welt herumgefahren bist, wachend und schlafend. Als ich vorgestern auf meine Kammer ging, an der deinigen vorüber, hörte ich deine Traumstimme schon von Weitem. Ich brauchte wahrlich mein Ohr nicht ans Schlüsselloch zu halten. Der König, wache heraus, präsentiert Gewehr! Er ahmte das Kommando mit schriller Stimme nach. Die Jungfrau wandte sich ab. Eine Purpurröte war ihr in Wangen und Stirne geschossen. Dann zeigte sie wieder die warmen, lichtbraunen Augen und sprach, »Nimm dich in Acht. Es könnte dahin kommen. Wäre es nur, damit der Name Leubelfing nicht von lauter Memmen getragen wird.« Das Wort war ausgesprochen, und ein kindischer Traum hatte Gestalt gewonnen als ein dreistes, aber nicht unmögliches Abenteuer. Das väterliche Blut lockte. Des Mutes und der Verwegenheit war ein Überfluss, aber die maidliche Scham und Zucht, der Vetter hatte wahrhaftes Zeugnis abgelegt, und die Ehrfurcht vor dem König taten Einspruch. Da ergriff sie der Strudel des Geschehens und riss sie mit sich fort. Der schwedische Kornett, welcher das Schreiben des Königs gebracht hatte und den neuen Pagen ins Lager führen sollte, meldete sich. Statt in die grauen Mauerbilder Meister Albrechts hatte er sich in eine lustige Weinstube und in einen goldgefüllten grünen Römer vertieft, ohne jedoch den Glockenschlag zu überhören. Der alte Leubelfing, in Todesangst um seinen Sohn und um seine Firma, machte eine Bewegung, die Knie seiner Nichte zu empfangen, nicht anders, als um den Körper seines Sohnes bittend der greise Priamus die Knie Achills umarmte, während der junge Leubelfing an allen Gliedern zu schlottern begann. Das Mädchen machte sich mit einem krampfhaften Gelächter los und entsprang durch eine Seitentür, gerade einen Augenblick, ehe sporenklirrend der Kornett eindrang. Ein Jüngling, dem der Mutwille und das Lebensfeuer aus den Augen spritzte, obwohl er in der strengen Zucht seines Königs stand. Auguste Leubelfing wirtschaftete hastvoll, wie berauscht in ihrer Kammer, packte einen Mantelsack, warf sich eilfertig in die Kleider ihres Vaters, die ihrem schlanken und knappen Wuchs wie angegossen saßen, und dann auf die Knie zu einem kurzen Stoßseufzer, um Vergebung und um Begünstigung des Abenteuers betend. Als sie wieder den untern Saal betrat, rief ihr der Kornett entgegen: »Rasch, Herr Kamerad, es eilt, die Rosse scharren, der König erwartet uns. Nehmt Abschied von Vater und Vetter!« Und erschütterte mit einem Zug den Inhalt des ihm vorgesetzten Römers hinter seinen feinen Spitzenkragen. Der in schwedische Uniform gekleidete Scheinjüngling neigte sich über die vertrocknete Hand des Alten, küsste sie zweimal mit Rührung und wurde von ihm dankbar gesegnet. Dann aber, plötzlich in eine unbändige Lustigkeit übergehend, ergriff der Page die Rechte des jungen Leubelfing, schwang sie hin und her und rief: »Lebt wohl, Jungfer Base!« Der Kornett schüttelte sich vor Lachen, was der Herr Kamerad für Späße vorbringt. »Mit Gunst und Verlaub, mir fiel es gleich ein. Das reine alte Weib, der Herr Vetter. In jedem Zug, in jeder Gebärde, wie sie bei uns in Finnland singen, ein altes Weib auf einer Ofengabel ritt. Hol mich, straf mich!« Er entführte mit einem raschen Handgriff dem aufwartenden Stubenmädchen das Häubchen und stülpte es dem jungen Leubelfing auf den von sparsamen Flachshaaren umhangenen Schädel. Die spitzige Nase und das rückwärts fliehende Kinn vollendeten das Profil eines alten Weibes. Jetzt legte der leicht bezechte Kornett seinen Arm vertraulich in den des Pagen. Dieser aber trat einen Schritt zurück und sprach, die Hand auf dem Knopfe des Degens: »Herr Kamerad, ich bin ein Freund der Reserve und ein Feind naher Berührung.« »Potz«, sagte dieser, stellte sich aber seitwärts und gab dem Pagen mit einer höflichen Handbewegung den Vortritt. Die zwei Wildfänge rasselten die Treppe hinunter. Lange noch ratschlagten die Leubelfinge. Dass für den Jungen, welcher seine Identität eingebüßt hatte, des Bleibens in Nürnberg nicht länger sei, war einleuchtend. Schließlich wurden Vater und Sohn einig. Dieser sollte einen Zweig des Geschäftes nach Kursachsen, und zwar nach der aufblühenden Stadt Leipzig, verpflanzen, nicht unter dem verscherzten patrizischen Namen, sondern unter dem plebejischen Laubfinger. Nur auf kurze Zeit, bis der jetzige August von Leubelfing neben dem Könige vom Ross auf ein Schlachtfeld und in den Tod gestürzt sei, welches Ende nicht werde auf sich warten lassen. Als nach einer langen Sitzung der Vertauschte sich erhob und seinem Bilde im Spiegel begegnete, trug er über seinen verstörten Zügen noch das Häubchen, welches ihm das schwedische Taugenichts aufgesetzt hatte. »Höre, Page Leubelfing, ich habe ein Hühnchen mit dir zu pflücken. Wenn du mit deinen flinken Fingern in den dringendsten Fällen dem Könige, meinem Herrn, eine aufgehende Naht seines Rockes zunähen oder einen fehlenden Knopf ersetzen würdest, vergäbest du deiner Pagenwürde nicht das Geringste. Hast du denn in Nürnberg Mütterchen oder Schwesterchen nie über die Schulter auf das Nähkissen geschaut? Ist es doch eine leichte Kunst, welche dich jeder schwedische Soldat lehren kann? Du rümpfst die Stirne unfreundlicher, sei artig und folgsam, sieh da mein eigenes Besteck, ich schenke es dir.« Und die Brandenburgerin, die Königin von Schweden, reichte dem Pagen Leubelfing ein Besteck von englischer Arbeit mit Zwirn, Fingerhut, Nadel und Schere. Dem Könige aus eifersüchtiger Zärtlichkeit überall hin nachreisend, hatte sie ihn mitten in seinem unseligen Lager bei Nürnberg, wo er einen in dasselbe eingeschlossenen, vom Kriege halb verwüsteten Edelsitz bewohnte, mit ihrem kurzen Besuche überrascht. In den widerstrebenden Händen des Pagen öffnete sie das Etui, enthob ihm den silbernen Fingerhut und steckte denselben dem Pagen an mit den holdseligen Worten: »Ich binde dir's aufs Gewissen, Leubelfing, dass mein Herr und König stets proper und vollständig einhergehe.« Der König, welcher auf der Schwelle des Gemaches den Auftritt belauscht hatte, brach jetzt in ein herzliches Gelächter aus, da er seinen Pagen mit dem Raufdegen an der linken Hüfte und einem Fingerhut an der rechten Hand erblickte. Er vergaß es dem jungen Nürnberger nicht, dass dieser an jenem folgenschweren Bankett ihn als den König von Deutschland hatte hochleben lassen, den möglichen, ruhmreichen Ausgang seines heroischen Abenteuers in eine kühne, prophetische Formel fassend. Als der nürnbergische Junker August Leubelfing von dem Kornett, dem Könige, vorgestellt wurde, hatte der Beschäftigte kaum einen Augenblick gefunden, seine neuen Pagen flüchtig ins Auge zu fassen. So wurde dieser einer frechen Lüge überhoben. Gustav Adolf war im Begriff, sich auf sein Leibrost zu schwingen, um den zweiten, fruchtlosen Sturm auf die uneinnehmbare Stellung des Friedländers vorzubereiten. Er hieß den Pagen folgen, und dieser warf sich ohne Zaudern auf den ihm vorgeführten Fuchs, denn er war von jung an im Sattel heimisch und hatte von seinem Vater, dem Weiland wildesten Reiter im schwedischen Heere, einen schlanken und ritterlichen Körper geerbt. Tag um Tag ritt der Page ohne ein Gefühl der Furcht an seiner Seite. Jeder Augenblick konnte es bringen, dass er den tödlich Getroffenen in seinen Armen vom Rosse hob oder selbst tödlich verwundet in den Armen Gustav Adolfs ausatmete. Wann sie dann ohne Erfolg zurückritten, der König mit verdüsterter Stirn, so täuschte oder verbarg dieser seine Sorge, indem er den Neuling aufzog, dass er den Bügel verloren und die Mähne seines Tieres gepackt hätte. Oder er tadelte auch im Gegenteil seine Waghalsigkeit und schalt ihn einen Kaskou, wie der Lagerausdruck lautete. Überhaupt ließ er es sich nicht verdrießen, seinem Pagen gute väterliche Lehre zu geben und ihm gelegentlich ein wenig Christentum beizubringen. Der König hatte die Gewohnheit, nach beendigtem Tagewerke die letzte halbe Stunde vor Schlafengehen zu vertändeln und allerhand Allotria zu treiben, jede Sorge mit geübter Willenskraft hinter sich werfend, um sie dann im ersten Frühlicht an derselben Stelle wieder aufzuheben. In dieser späten Freistunde saß er dann behaglich in seinen Sessel zurückgelehnt und Page Leubelfing auf einem Schemel daneben. Da wurde Dame gezogen oder Schach gespielt und im Brettspiele schlug der Page zuweilen den König. Oder dieser, wenn er sehr guter Laune war, erzählte harmlose Dinge, wie sie eben in seinem Gedächtnisse oben auflagen. Seltsamerweise meistens Geschichten, die ein Mädchen ebenso sehr oder mehr als einen Jüngling belustigen konnten, als empfände der getäuschte König, ohne sich Rechenschaft davon zu geben, die Wirkung des Betruges, welchen der Page an ihm verübte, und kostete unwissend den unter dem Scheinbilde eines gut gearteten Jünglings spielenden Reiz eines lauschenden Weibes. Darüber befiel auch wohl den Pagen eine plötzliche Angst. Er vertiefte seine Altstimme und wagte irgendeine männliche Gebärde. Aber ein nicht zu missdeutendes Wort oder eine kurzsichtige Bewegung des Königs gab dem Erschreckten die Gewissheit zurück, Gustav unterliege demselben Blendwerk wie bei der Geburt seiner Christel. Es begab sich eines Tages, dass der König seiner Tochter Christel das Geschenk eines ersten Siegelringes machte. Auf den edlen Stein desselben sollte der Mode gemäß ein Denkspruch eingegraben werden, eine Devise, wie man es hieß, welche im Unterschiede mit dem ererbten Wappenspruche etwas dem Besitzer des Siegels persönlich Eigenes, eine Maxime seines Kopfes, einen Wunsch seines Herzens, in nachdrücklicher Kürze aussprechen musste, wie zum Beispiel das ehrgeizige Non dum des jungen Karls des Fünften. Gustav hätte wohl seinem Kinde selbst einen Leibspruch erfunden, aber, wieder der Mode gemäß, musste dieser lateinisch, italienisch oder französisch lauten. So suchte er denn, tief auf einen Quartband gebückt, unter den 1000 darin verzeichneten Sinnsprüchen berühmter oder witziger Leute, mit seinen lichtgefüllten, doch kurzsichtigen Augen nach demjenigen, welchen er seiner erst 7-jährigen, aber frühreifen Christel bescheren wollte. Er belustigte sich an dem lakonischen Satz, welcher das Wesen seines Erfinders, meistenteils seiner geschichtlichen Persönlichkeit, oft richtig, ja schlagend ausdrückt, oft aber auch, gemäß der menschlichen Selbsttäuschung und Prahlerei, das gerade Gegenteil. Jetzt wies ein feiner Finger mit einem scharfen, schwarzen Schatten auf das hell beleuchtete Blatt und eine Devise von unbekanntem Ursprung. Es war der über die Schultern des Königs guckende Page. Die Devise aber lautete Kurt Ebon. Das heißt, soll ich mir ein Leben wählen, so sei es ein kurzes und genussvolles. Der König las, sann einen Augenblick, schüttelte bedenklich den Kopf und zupfte über sich greifend seines Pagen wohlgebildeten Ohrlappen. Dann drückte er Läubelfing auf seinen Schemel nieder, in der Absicht, ihm eine kleine Predigt zu halten. »Gust Läubelfing«, begann er lehrhaft behaglich, den Kopf rückwärts in das Polster gedrückt, so dass das volle Kinn mit dem goldhaarigen Zwickel vorsprang und das schalkhafte Licht der halbgeschlossenen Augen auf das lauschend gehobene Antlitz des Pagen niederblitzte. »Gust Läubelfing, mein Sohn, ich vermute, diesen fragwürdigen Spruch hat ein Weltkind erfunden, ein Epikureer, wie Dr. Luther solche Leute nennt. Unser Leben ist Gottes. So dürfen wir es weder lang noch kurz wünschen, sondern wir nehmen es, wie er es gibt.« »Und gut?« »Freilich, gut, das ist schlicht und recht. Aber nicht voll Rausches und Taumels, wie der französische Spruch hier unzweifelhaft bedeutet. Oder, wie hast du ihn verstanden, mein lieber Sohn?« Läubelfing antwortete erst schüchtern und befangen, dann aber mit jeder Silbe freudiger und entschlossener: »Solcher Gestalt, mein gnädiger Herr, ich wünsche mir alle Strahlen meines Lebens in ein Flammenbündel und in den Raum einer Stunde vereinigt, dass statt einer blöden Dämmerung ein kurzes, aber blendend helles Licht von Glück entstünde, um dann zu löschen wie ein zuckender Blitz.« Sie hielt inne. Dem Könige schien dieser Stil und dieser zuckende Blitz nicht zu gefallen, obgleich es die Lieblingsmetapher des Jahrhunderts war. Er kräuselte spottend die feinen Lippen. Aber das noch ungesprochene, rügende Wort unterbrechend, leidenschaftlich hingerissen, rief der Page aus: »Ja, so möchte ich. Kurt Ebon!« Dann besann er sich plötzlich und fügte demütig bei: »Lieber Herr, möglicherweise missverstehe ich den Spruch. Er ist vieldeutig, wie die meisten hier im Buche.« Der nichtigste Umstand konnte die Entdeckung herbeiführen. Dieser Schande zu entgehen, beschloss der Ärmste, 10-mal im Abenddunkel oder in der Morgenfrühe sein Ross zu satteln, bis an das Ende der Welt zu reiten. Und 10-mal wurde er zurückgehalten durch eine unschuldige Liebkosung des Königs, der keine Ahnung hatte, dass sein Weib um ihn war. Leicht zumute wurde ihm nur im Pulverdampfe. Da blitzten seine Augen und fröhlich ritt er der tödlichen Kugel entgegen, welche er herausforderte, seinen bangen Traum zu endigen. Es war seltsam. Läubelfing fühlte es. Auch der König lebte mit dem Tode auf einem vertrauten Fuße. Den Brustharnisch, welchen ihm der Page zu bieten pflegte, wies er beharrlich zurück unter dem Vorwand einer Schulterwunde, welche der anliegende Stahl drücke. Einmal in der Stille der Nacht hörte Läubelfing, dessen Haupt von demjenigen des Königs nur durch die Wand getrennt war, sich dicht an dieselbe drückend, wie Gustav inbrünstig betete und seinen Gott bestürmte, ihn im Vollwerte hinwegzunehmen, wenn seine Stunde da sei, bevor er ein unnötiger oder unmöglicher werde. Zuerst quollen der Lauscherin die Tränen, dann erfüllte sie vom Wirbel zur Zehe eine selbstsüchtige Freude, ein verstohlener Jubel, ein Triumph über die Ähnlichkeit ihres Kleinen mit diesem großen Lose. Aber der Page träumte schlecht, denn er träumte mit seinem Gewissen. In den richtenden Bildern, welche vor seinen Traumaugen aufstiegen, geschah es bald, dass der König den Entdeckten mit flammendem Blick und verurteilender Gebärde von sich wies, bald verjagte ihn die Königin mit einem Besenstiel und den derbsten Scheltworten, wie die gebildete Frau solche am Tage nie über die Lippen ließ, ja, welche sie wohl gar nicht kannte. Einmal träumte dem Pagen, seine Fuchsstute gehe mit ihm durch und rase durch eine nackte, von einer zornigen Spätglut gerötete Gegend einer Schlucht zu, der König setze ihm nach, er aber stürze vor den Augen seines Retters oder Verfolgers in die zerschmetternde Tiefe, von einem höllischen Gelächter umklungen. Läubelfing erwachte mit einem jähen Schrei. Der Morgen dämmerte und der Page fand seinen König, der sich in einem Zuge kühl und hell geschlafen hatte, in der gelassensten und leutseligsten Laune von der Welt. Ein Brief der Königin langte an, der eben nichts Dringliches enthielt, wenn nicht die Nachschrift, worin sie ihren Gemahl bat, zum Rechten zu sehen in einem Fall und in einer Nöte, welche der hilfreichen Frau nahe ging. Der Herzog von Lauenburg, ein unsittlicher Mensch, der vor kaum ein paar Monaten eine der vielen Basen der Königin aus politischen Gründen geheiratet hatte, gab öffentliches Ärgernis, indem er, von den blonden Flechten und wasserblauen Augen seines Weibes gelangweilt, seine Flitterwochen abgekürzt hatte und, in das schwedische Lager zurückgeeilt, eine blutjunge Slavonierin neben sich hielt. Diese hatte er, als ein Wegelagerer, der er war, aus der Mitte einer niedergerettenen, friedländischen Eskorte weggefangen. Nun ersuchte die Königin ihren Gemahl, diesem prahlerischen Ehebruch ein rasches Ende zu machen. Denn der Lauenburger, den Blicken nur des Königs ausweichend, prunkte vor seinen Standesgenossen mit der hübschen Beute und gönnte sich als einem Reichsfürsten die Sünde und den Skandal dazu. Gustav Adolf fasste die Sache als eine einfache Pflichterfüllung auf und gab kurzweg den Befehl, die Slavonierin, man nannte sie die Corinna, zu ergreifen und ihm vorzuführen in der 8. Stunde, wo er von einem kurzen Rekognoszierungsritte zurück zu sein glaubte. Streng und menschlich zugleich dachte er das Mädchen, dem er, den Lauenburger kennend, den kleineren Teil der Schuld beimaß, zu ermahnen und dann ihrem Vater in das wallensteinische Lager zuzusenden. Er verritt, den Pagen Leubelfing zurücklassend mit der Weisung, die Königin brieflich zu beruhigen. Er werde eine eigenhändige Zeile beifügen. 8 Uhr verstrich und der König war noch nicht wieder angelangt, wohl aber die Corinna von ein paar grimmigen schwedischen Pikenieren begleitet, welche sie dem Pagen, der im Vorzimmer über seinem Briefe saß, Degen und Pistolen neben sich auf den Tisch gelegt, überlieferten. Vor dem Tore des Schlösschens stand ja eine Wache. Neugierig schickte der Page einen Blick über seine Buchstaben hinweg nach der Gefangenen, die er sich setzen hieß, und erstaunte über ihre Schönheit. Nur von mittlerer Größe trug sie über vollen Schultern auf einem feinen Halse ein wohlgebildetes Haupt. Wenig fehlte, stillere Augen, freiere Stirn, ruhigere Naslöcher und Mundwinkel, so war es das süße Haupt einer Muse, wie unmusenhaft die Corinna auch sein mochte. Pechschwarze Flechten und dunkeldrohende Augen bleichten das fesselnde Gesicht. Die in Unordnung geratene buntfarbige Kleidung, von keinem südlich leuchtenden Himmel gedämpft, erschien unter einem nordischen grell und aufdringlich. Der Busen klopfte sichtbar. Das Schweigen wurde dem Mädchen unerträglich. »Wo ist der König, Junker?« fragte sie mit einer hohen, vor Erregung schreienden Stimme. »Ist verritten, wird gleich zurück sein«, antwortete Leubelfing in seiner tiefsten Note. »Der König bilde sich nur nicht ein, dass ich von dem Herzog lasse«, fuhr das leidenschaftliche Mädchen mit unbändiger Heftigkeit fort. »Ich liebe ihn. Und wo sollte ich hin? Zu meinem Vater? Der würde mich grausam misshandeln. Ich bleibe. Der König hat dem Herzog nichts zu befehlen. Mein Herzog ist ein Reichsfürst.« Offenbar plapperte die Angstvolle dem Lauenburger nach, welcher, ob auch an und für sich ein frevelhafter Mensch, seinen Fürstenmantel halb im Hohn, halb im Ernst, allen seinen Missetaten umhing. »Nutzt ihm nichts, Jungfer«, versetzte der Page Gustav Adolfs. »Reichsfürst hin, Reichsfürst her, der König ist sein Kriegsherr und der Lauenburger hat zu parieren.« »Der Herzog«, zankte die Slavonierin, »ist von alleredelsten Blut, der König aber stammt von einem gemeinen schwedischen Bauer.« Ihr Freund, der Lauenburger, mochte ihr das aus dem Bauernkleide Gustav Vasas entstandene Märchen vorgestellt haben. Leubelfing erhob sich beleidigt und schritt bolzgerade auf die Corinna zu, machte dicht vor ihr Halt und fragte gestreng, »Was sagst?« Auch das Mädchen hatte sich ängstlich erhoben und fiel jetzt mit plötzlich verändertem Ausdruck dem Pagen um den Hals. »Teurer Herr, schöner Herr, helft mir, ihr müsst mir helfen!« So rief und flehte sie und küsste und herzte und drückte den Pagen. Dann aber wich sie in unsäglicher Verblüffung einen Schritt zurück und das seltsamste Lächeln der Welt irrte um ihren spöttisch verzogenen Mund. Der Page wurde bleich und fahl. »Schwesterchen«, lispelte die Corinna mit einem schlauen Blick, »wenn du deinen Einfluss...« In demselben Moment hatte Leubelfing sie mit kräftiger Linken am Arme gepackt, auf die Knie niedergedrückt und den Lauf seines rasch ergriffenen Pistols der Schläfe des kleinen Kopfes genähert. »Drück los«, rief die Corinna halb wahnsinnig, »und der Lust und des Elends sei ein Ende. wich aber doch dem Lauf mit den behendesten und gelenkigsten Drehungen und Wendungen ihres Hälschens gut aus. Jetzt setzte ihr Läubelfing den kalten Ring des Eisens mitten auf die Stirn und sprach totenbleich, aber ruhig: »Der König weiß nichts davon bei meiner Seligkeit.« Ein ungläubiges Lächeln war die Antwort. »Der König weiß nichts davon«, wiederholte der Page, »und du schwörst mir bei diesem Kreuz, dass auch du nichts davon weißt. Mach schnell, oder ich schieße.« Aber der Page senkte seine Waffe, denn er vernahm Rossgestampf, das Gerassel des militärischen Saluts und die treppansteigenden, schweren Tritte des Königs. Er warf noch einmal einen Blick auf die sich von den Knien erhebende Corinna, einen flehenden Blick, in welchem zu lesen war, was er nie ausgesprochen hätte: »Sei barmherzig, ich bin in deiner Gewalt. Verrate mich nicht, ich liebe den König.« Dieser trat ein. Ein anderer Mann, als er vor 2 Stunden verritten war, in heiliger Entrüstung, in loderndem Zorn. Er hatte einem empörenden Auftritt, einer ekelerregenden Szene beigewohnt, der Beraubung eines vor dem Friedländer in das schwedische Lager flüchtenden Haufens deutscher Bauern durch deutschen Adel unter Führung eines deutschen Fürsten. Die Herren hatten im Gezelt eines der ihrigen bis zum Morgendämmerung gezecht, gewürfelt, gekartet. Ein Abenteurer zweifelhaftester Art, der Bank hielt, hatte sie alle ausgebeutelt. Den mutmaßlich falschen Spieler ließen sie nach einem kurzen Wortwechsel, er war ja von Adel, als einen Mann ihrer Gattung unangefochten ziehen, brachen dagegen gereizt und übernächtigt, zu ihren Zelten kehrend, in ein Gewirr schwer beladener Wagen ein, das sich in einer Lagergasse staute. Der Lauenburger, der im Vorbeireiten sein Zelt öffnend das Nest leer gefunden und seinen Verdacht ohne weiteres auf den König geworfen hatte, kam ihnen nachgesprengt und feuerte ihre Raubgier zu einer Tat an, von welcher er wusste, dass sie von dem König vernommen, Gustav Adolf, in das Herz schneiden würde. Aber dieser sollte den Frevel mit Augen sehen. Der König beherrschte und verschob seinen Zorn. Zuerst gab er Befehl, für die misshandelten Flüchtlinge zu sorgen, dann befahl er die ganze adelige Sippe zu sich auf die 9. Stunde. Heimreitend hielt er vor dem Zelt des Generalgewaltigen, hieß ihn seinen roten Mantel umwerfen und in einiger Entfernung folgen. In dieser Stimmung befand sich König Gustav, als er die Beihälterin des Lauenburgers erblickte. »Wer sind deine Eltern?« begann er, es verschmähend, sich nach ihrem eigenen Namen oder Schicksal zu erkundigen. »Ein Hauptmann von den Kroaten. Die Mutter starb früh weg«, erwiderte das Mädchen, mit ihren dunklen, seinen hellen Augen ausweichend. »Ich werde dich deinem Vater zurücksenden«, sagte er. »Nein«, antwortete sie, »er würde mich erstechen.« Eine mitleidige Regung milderte die Strenge des Königs. Er suchte für das Mädchen einen geringeren Straffall. »Du hast dich im Lager in Männerkleidung umgetrieben, dieses ist verboten«, beschuldigte er sie. »Niemals«, widersprach die Corinna aufrichtig und entrüstet, »niemals beging ich diese Zuchtlosigkeit.« »Aber«, fuhr der König fort, »du brichst die Ehe und machst eine edle junge Fürstin unglücklich.« Eine rasende Eifersucht loderte in den Augen der Slawonierin. »Wenn er nun mich mehr, mich allein liebt, was kann ich dafür? Was kümmert mich die andere?«, trotzte sie wegwerfend. Der König betrachtete sie mit einem erstaunten Blicke, als fragte er sich, ob sie je in eine christliche Kinderlehre gegangen sei. »Ich werde für dich sorgen«, sagte er dann. »Jetzt befehle ich dir, du lässest von dem Lauenburger auf immer und ewig. Deine Liebe ist eine Todsünde. Wirst du gehorchen?« Sie hielt erst mit 2 lodernden Fackeln, dann mit einem festen, starren Blick den des Königs aus und schüttelte das Haupt. Dieser wendete sich gegen den Generalgewaltigen, der unter der Türe stand. »Was soll der mit mir?« fragte das Mädchen schaudernd. »Ist es der Henker? Wird er mich richten?« »Er wird dir die Haare scheren. Dann bringt dich der nächste Transport nach Schweden, wo du in einem Besserungshause bleibst, bis du ein evangelisches Weib geworden bist.« Ein geschorenes Schädelchen, welche entehrendere, beschämendere Entblößung konnte es geben? Schweden, das eisige Land mit seiner Winternacht, von welchem sie hatte Fabeln hören, dort sei der Eingang zum Reiche der Larven und Gespenster. Ein evangelisches Weib? Was war das, wenn nicht eine Ketzerin? Und so sollte sie zu alledem noch ihres bescheidenen himmlischen Teiles verlustig gehen, sie, die keine Fasten brach und keine fromme Übung versäumte? Sie ergriff das Kreuz, das an einem zerrissenen Kettchen niederhing, und küsste es inbrünstig. Dann ließ sie die irren Augen im Kreise laufen, diese blieben auf dem Pagen haften, und Rachelust flammte darin auf. Sie öffnete den Mund, um den König, welcher sie des Ehebruchs geziehen, gleicherweise einen Ehebrecher zu schelten. Dieser stand ruhig beiseite. Er hatte den Brief des Pagen in die Hand genommen und durchflog denselben mit nahen Blicken. Seine aufmerksamen Züge, deren aus Gerechtigkeit und Milde gemischter Ausdruck etwas Majestätisches und Göttliches hatte, erschreckten die Corinna. Sie fürchtete sich davor als vor etwas Fremdem und Unheimlichem. Das wildwüchsige Mädchen, welches jedes von einer fasslichen Leidenschaft verzogene Männerantlitz richtig beurteilte, ohne davor zu erschrecken, wurde aus dieser veredelten menschlichen Miene nicht klug. Sie mochte den König nicht länger ansehen. Am Ende dachte sie, ist der Schneekönig ein gefrorener Mensch, der die Nähe des Weibes und die ihn heimlich umschleichende Liebe nicht spürt. Ich könnte das junge Blut verderben. Wozu aber auch? Und dann, sie liebt ihn. Jetzt trat der Profoss einen Schritt vorwärts und streckte die Hand nach der Slavonierin aus. Diese gab sich verloren. Blitzschnell richtete sie sich an den Pagen auf und wisperte ihm ins Ohr, »Lass mir 10 Messen lesen, Schwesterchen, von den Teuren. Du bist mir eine dicke Kerze schuldig. Nun, eine hat das Glück, die andere.« Sie fuhr in die Tasche, zog einen Dolch heraus, schleuderte die Scheide ab und zerschnitt sich mit einem kunstfertigen Zug die Halsader wie einem Täubchen. So mochte sie es in einer Feldküche gelernt und geübt haben. Der Generalgewaltige spreitete seinen roten Mantel, legte sie der Länge nach darauf, hüllte sie ein und trug sie wie ein schlafendes Kind auf beiden Armen durch eine Seitentüre hinweg. Jetzt wurde es im Nebenzimmer lebendig von allerhand ungebührlich laut geführten Unterhaltungen, und mit dem Schlage 9 trat der König, welchem Leubelfing die Flügeltür öffnete, unter die versammelten deutschen Fürsten und Herren. Sie bildeten in dem engen Raume einen dicht gedrängten Kreis und mochten ihrer 50 oder 60 sein. Die Herrschaften hielten sich nicht allzu ehrerbietig, manche sogar nachlässig, als ob sie ebenso wenig die Farbe der Scham als die Farbe der Furcht kennten. Schlaue neben Verwegenen, Ehrgeizige neben Beschränkten, Fromme neben frechen Köpfen. Die Mehrzahl Leute, die ihren Mann stellten und mit denen gerechnet werden musste. Rechts vom Könige stand der Lauenburger, mit unruhigen Füßen in seiner reichsten Tracht und seinem kostbarsten Spitzenkragen, dämonisch lächelnd und die Augen rollend. Er war einem Knecht des Gewaltigen begegnet, welchem dieser seinen Mantel übergeben. Unter dessen Falten hatte er eine Menschengestalt erkannt, war hinzugetreten und hatte das Tuch aufgeschlagen. Gustav maß die Versammlung mit einem verdammenden Blick. Dann brauste der Sturm. Seltsam, der König, gereizt durch den Widerspruch dieser stolzen Gesichter, dieser übermütigen Haltungen, dieser prunkenden Rüstungen, mit dem Unadel der darunter schlagenden Herzen, bediente sich, um den Hochmut zu erniedrigen und das Verbrechen zu brandmarken, absichtlich einer groben, ja bäuerischen Rede, wie sie ihm sonst nicht eigen war. »Räuber und Diebe seid ihr vom Ersten zum Letzten. Schande über euch! Ihr bestehlet eure Landsleute und Glaubensgenossen. Mir ekelt vor euch. Das Herz gellt mir im Leibe. Für eure Freiheit habe ich meinen Schatz erschöpft, 40 Tonnen Goldes, und nicht so viel von euch genommen, um mir eine Reithose machen zu lassen. Ja, eher bar wäre ich geritten, als mich aus deutschem Gute zu bekleiden. Euch schenkte ich, was mir in die Hände fiel. Nicht einen Schweinestall habe ich für mich behalten.« Mit so derben und harten Worten beschimpfte der König diesen Adel. Dann einlenkend lobte er die Bravour der Herren, ihre untadelige Haltung auf dem Schlachtfeld, und wiederholte mehrmals, »Tapfer seid ihr! Ja, das seid ihr! Über euer Reiten und Fechten ist nicht zu klagen.« Ließ dann aber einen zweiten, noch heftigeren Zorn aufflammen. »Rebelliert ihr gegen mich!« forderte er sie heraus, »so will ich mich an der Spitze meiner Finnen und Schweden mit euch herumhauen, dass die Fetzen fliegen.« Die Herren gaben sich die Miene, es fechte sie nicht sonderlich an, aber ihre Haltung war sichtlich eine bescheidenere geworden. Einige schienen ergriffen, ja gerührt. Insoweit wäre es nun gut und in der Ordnung gewesen. Da ließ der Lauenburger, halb gegen den König, halb gegen seine Standesgenossen gewendet, in nackter Frechheit, ein ruchloses Wort fallen. »Wie mag Majestät über einen Dreck zürnen? Was haben wir Herren verbrochen? Unsere Untertanen erleichtert!« Gustav erbleichte. Er winkte dem Generalgewaltigen, der hinter der Türe lehnte. »Lege diesem Herrn deine Hand auf die Schulter«, befahl er ihm. Der Profost trat heran, wagte aber nicht zu gehorchen, denn der Fürst hatte den Degen aus der Scheide gerissen und ein gefährliches Gemurmel lief durch den Kreis. Gustav Adolf entwaffnete den Lauenburger, stemmte die Klinge gegen den Fuß und ließ sie in Stücke springen. Dann ergriff er die breite, behaarte Hand des Generalgewaltigen, legte und drückte selbst sie auf die Schulter des Lauenburgers, der wie gelähmt war, und hielt sie dort eine gute Weile fest, sprechend: »Du bist ein Reichsfürst, Bube, dir darf ich nicht an den Kragen. Aber die Hand des Henkers bleibe über dir.« Dann wandte er sich und ging. Der Profoss folgte ihm mit gemessenen Schritten. Den Pagen Leubelfing, welchen die enge stehenden Herrschaften in eine Fensternische gedrängt hatten, hatte der Vorgang bis zu einem krampfhaften Lachen ergötzt. Nach dem blutigen Untergang der Corinna, der ihn zugleich erschüttert und erleichtert hatte, waren ihm die von seinem Helden heruntergemachten Fürsten wie die Personen einer Komödie erschienen, ungefähr wie ein Knabe mit Vergnügen und unterdrücktem Gelächter seinen Vater, in dessen Hut er sich weiß und dessen Ansehen und Macht er bewundert, einen pflichtvergessenen Knecht schelten hört. Bei der ersten Silbe aber, welche der Lauenburger aussprach, war er zusammengeschrocken über die unheimliche Ähnlichkeit, welche die Stimme dieses Menschen mit der seinigen hatte. Derselbe Klang, dasselbe Mark und Metall. Und dieser Schreck wurde zum Grauen, als jetzt, nachdem König Gustav sich entfernt hatte, der Lauenburger eine erkünstelte Lache aufschlug und in die gellenden Worte ausbrach: »Er hat wie ein Stallknecht geschimpft, der schwedische Bauer. Donnerwetter, haben wir den heute geärgert. Machen wir ein Spielchen, Herr Bruder, in meinem Zelt. Ich lasse ein Fässchen Würzburger anzapfen.« Und er legte seinen rechten Arm in den linken der Fürstlichkeit, die ihm zunächst stand. Dieser Herr aber zog seinen linken Arm höflich zurück und antwortete mit einer gemessenen Verbeugung: »Bedaure, euer Liebten, bin schon versagt.« Sich an einen anderen wendend, den Raugrafen, lud der Lauenburger ihn mit noch lustigeren und dringlicheren Worten: »Du darfst es mir nicht abschlagen, Kamerad, du bist mir noch Revanche schuldig.« Der Raugraf aber, ein kurz angebundener Herr, wandte ihm ohne weiteres den Rücken. So oft er seine Versuche wiederholte, so oft wurde er, und immer kürzer und derber, abgewiesen. Jetzt stand er allein in der Mitte des von allen verlassenen Gemaches. Ihm wurde deutlich, dass er fortan von seinesgleichen streng werde gemieden werden. Sein Gesicht verzerrte sich. Wütend ballte der Gebrandmarkte die Faust und drohte, sie erhebend dem Schicksal oder dem Könige. In der Dämmerstunde desselben ereignisvollen Tages wurde dem Könige ein mit einem richtig befundenen Salvo-Kondukt versehener friedländischer Hauptmann gemeldet. Es mochte sich um die Bestattung der in dem letzten Zusammenstoße Gefallenen oder sonst um ein Abkommen handeln, wie sie zwischen sich gegenüberliegenden Heeren getroffen werden. Page Leubelfing führte den Hauptmann in das eben leere Empfangszimmer, ihn hier zu verziehen bittend, er werde ihn ansagen. Der Wallensteiner aber, ein hagerer Mann mit einem gelben, verschlossenen Gesichte, hielt ihn zurück. Er ruhe gern einen Augenblick nach seinem raschen Ritte. Nachlässig warf er sich auf einen Stuhl und verwickelte den Pagen, der vor ihm stehen geblieben war, in ein gleichgültiges Gespräch. »Mir ist«, sagte er leichthin, »die Stimme wäre mir bekannt. Ich bitte um den Namen des Herrn.« Leubelfing, der gewiss war, diese kalte und diktatorische Gebärde nie in seinem Leben mit Augen gesehen zu haben, erwiderte unbefangen: »Ich bin des Königs Page, Leubelfing von Nürnberg, Gnaden zu dienen.« Eine kunstfertige Stadt, bemerkte der andere gleichgültig. Tue mir, der junge Herr, den Gefallen, diesen Handschuh, es ist ein linker, zu probieren. Man hat mir in meiner Jugend bei den Jesuiten, wo ich erzogen wurde, die demütige und dienstfertige Gewohnheit eingeprägt, die sich jetzt für meine Hauptmannschaft nicht mehr recht schicken will, verloren und am Wege liegende Gegenstände aufzuheben. Das ist mir nun so geblieben. Er zog einen ledernen Reithandschuh aus der Tasche, wie sie damals allgemein getragen wurden. Nur war dieser von einer ausnahmsweisen Eleganz und von einer auffallenden Schlankheit, so dass ihn wohl 9/10 der wallensteinischen oder schwedischen Soldatenhände hineinfahrend mit dem ersten Ruck aus allen seinen Nähten gesprengt hätten. Ich hob ihn draußen von der untersten Stufe der Freitreppe. Leubelfing, durch den kurzen Ton und die befehlende Rede des Hauptmanns etwas gestoßen, aber ohne jedes Misstrauen, ergriff in gefälliger Höflichkeit den Handschuh und zog sich denselben über die schlanken Finger. Er saß wie angegossen. Der Hauptmann lächelte zweideutig. »Er ist der Eurige«, sagte er. »Nein, Hauptmann«, erwiderte der Page befremdet, »ich trage kein so feines Leder. So gebt ihr mir zurück.« Und der Hauptmann nahm den Handschuh wieder an sich. Dann erhob er sich langsam von seinem Stuhl und verneigte sich, denn der König war eingetreten. Dieser tat einige Schritte mit wachsendem Erstaunen, und seine stark gewölbten, strahlenden Augen vergrößerten sich. Dann richtete er an den Gast die zögernden Worte: »Ihr hier, Herr Herzog?« Er hatte den Friedländer nie von Angesicht gesehen, aber oft dessen überallhin verbreitete Bildnisse betrachtet, und der Kopf war so eigentümlich, dass man ihn mit keinem anderen verwechseln konnte. Wallenstein bejahte mit einer zweiten Verneigung. Der König erwiderte sie mit ernster Höflichkeit. »Ich grüße die Hoheit und stehe zu Diensten. Was wollet ihr von mir, Herzog?« Er winkte dem Pagen mit einer Gebärde weg. Leubelfing flüchtete sich in seine anliegende Kammer, welche ärmlich ausgerüstet, ein schmaler Riemen, zwischen dem Empfangszimmer und dem Schlafgemach des Königs, dem ruhigsten des Hauses, lag. Er war erschreckt, nicht durch die Gegenwart des gefürchteten Feldherrn, sondern durch das Unheimliche dieses späten Besuches. Ein dunkles Gefühl zwang ihn, denselben mit seinem Schicksale in Zusammenhang zu bringen. Mehr von Angst als von Neugierde getrieben, öffnete er leise einen tiefen Schrank, aus welchem er, wenn es gesagt werden muss, durch eine Wandspalte den König schon einmal, nur einmal, belauscht hatte, um ihn ungestört und nach Herzenslust zu betrachten. Dass sein Auge und abwechselnd sein Ohr jetzt die Spalte nicht mehr verließ, dafür sorgte der seltsame Inhalt des belauschten Gespräches. Die sich gegenübersitzenden schwiegen eine Weile, sich betrachtend, ohne sich zu fixieren. Sie wussten, dass, nachdem die das Schicksal Deutschlands bestimmende Schachpartie mit vieldeutigen Zügen und verdeckten Plänen begonnen und sich auf allen Feldern verwickelt hatte, vor der entscheidenden, eine neue Lage der Dinge schaffenden Schlacht das unterhandelnde Wort nicht am Platze und ein Übereinkommen unmöglich sei. Diesem Gefühle gab der Friedländer Ausdruck. »Majestät«, sagte er, »ich komme in einer persönlichen Angelegenheit.« Gustav lächelte kühl und verbindlich. Der Friedländer aber begann: »Ich pflege im Bette zu lesen, wann mich der Schlaf meidet. Gestern oder heute früh fand ich in einem französischen Memoirenwerke eine unterhaltende Geschichte. Eine wahrhaftige Geschichte mit wörtlicher Angabe der gerichtlichen Deposition des Admirals. Ich meine den Admiral Coligny, den ich als Feldherrn zu schätzen weiß. Ich erzähle sie mit der Erlaubnis der Majestät. Bei dem Admiral trat eines Tages ein Partisan ein. Wie ein Halbwahnsinniger warf er sich auf einen Stuhl und begann ein Selbstgespräch, worin er sich über den politischen und militärischen Gegner des Admirals, Franz Guise, leidenschaftlich äußerte und davon redete, den Lothringer aus der Welt zu schaffen. Es war, wie gesagt, das Selbstgespräch eines Geistesabwesenden, und es stand bei dem Admiral, welchen Wert er darauf legen wollte. Ich möchte die Szene einem Dramatiker empfehlen, sie wäre wirksam. Der Admiral schwieg, da er das Gerede des Menschen für eine leere Prahlerei hielt, und Franz Guise fiel von einer Kugel. »Hat Coligny so gehandelt«, unterbrach der König, »so tadle ich ihn. Er tat unmenschlich und unchristlich. und unritterlich«, höhnte der Friedländer kalt. »Zur Sache, Hoheit«, bat der König. »Majestät, etwas Ähnliches ist mir heute begegnet. Nur hat der zum Mord sich erbietende eine noch künstlichere Szene ins Werk gesetzt. Einer der Eurigen wurde gemeldet, und da ich eben beschäftigt war, ließ ich ihn in das Nebenzimmer führen. Als ich eintrat, war er in der schwülen Mittagsstunde entschlummert und sprach heftig im Traume. Nur wenige gestammelte Worte, aber ein Zusammenhang ließ sich erraten. Wenn ich daraus klug geworden bin, hätte ihn Eure Majestät, ich weiß nicht womit, tödlich beleidigt, und er wäre entschlossen, ja genötigt, den König von Schweden umzubringen, um jeden Preis, oder wenigstens um einen anständigen Preis, was ihm leicht sein werde, da er in der Nähe der Majestät und in deren täglichem Umgang lebe. Ich weckte dann den Träumenden, ohne ein Wort mit ihm zu verlieren, wenn nicht, dass ich nach seinem Begehr fragte. Es handelte sich um Auskunft über einen schon vor Jahren im kaiserlichen Dienst verschollenen Rheinländer, ob er noch lebe oder nicht, eine Erbsache. Ich gab Bescheid und entließ den Listigen. Nach seinem Namen fragte ich ihn nicht. Er hätte mir einen falschen angegeben. »Majestät«, sprach der Friedländer, jede Silbe schwer betonend, »du bist gewarnt.« Gustav sann. »Ich will meine Zeit nicht damit verlieren und mein Gemüt nicht damit vergiften«, sagte er, »so zweifelhaften und verwischten Spuren nachzugehen. Ich stehe in Gottes Hand. Hat die Hoheit keine weiteren Zeugen oder Indizien?« Der Friedländer zog den Handschuh hervor. »Mein Ohr und diesen Lappen da. Ich vergaß der Majestät zu sagen, dass der Träumer schlank war und ein ganz charakterloses, nichtssagendes Gesicht offenbar eine jener eng anschließenden Larven trug, wie sie in Venedig mit der größten Kunst verfertigt werden. Aber seine Stimme war angenehm markig, ein Bariton oder tiefer Alt, nicht unähnlich der Stimme eures Pagen. Und der Handschuh, der ihm entfiel und bei mir liegen blieb, sitzt selbigem Herrn wie angegossen.« Der König lachte herzlich. »Ich will mein schlummerndes Haupt in den Schoß meines Läubelfings legen«, beteuerte er. »Auch ich«, erwiderte der Friedländer, »kann den jungen Menschen nicht beargwöhnen. Er hat ein gutes, ehrliches Gesicht. Dasselbe kecke Bubengesicht, womit meine barfüßigen böhmischen Bauernmädchen herumlaufen. Doch, Majestät, ich bürge für keinen Menschen. Ein Gesicht kann täuschen, und täuschte es nicht. Ich möchte keinen Pagen um mich sehen. Wäre es mein Liebling, dessen Stimme klingt wie die Stimme meines Hassers und dessen Hand dasselbe Maß hat wie die Hand meines Meuchlers. Das ist dunkel. Das ist ein Verhängnis, das kann verderben.« »Ich sehe mit Vergnügen«, scherzte der König, den Friedländer gegen die Türe begleitend, »dass die Hoheit um mein Leben besorgt ist.« »Die Majestät«, endete der Friedländer fast gemütlich seinen Besuch, »sollte sich wenigstens ihrem Kinde erhalten. Die Prinzess lernt brav, wie ich höre, und ist der Majestät an das Herz gewachsen. Wenn man keine Söhne hat, ich bin auch solch ein Mädchenpapa.« Damit empfahl sich der Herzog. Noch sah der Page, welchem das belauschte Gespräch wie ein Gespenst die Haare zu Berge getrieben hatte, dass Gustav sich in seinen Sessel warf und mit dem Handschuh spielte. Er entfernte das Auge von der Spalte und, in die Kammer zurückwankend, warf er sich neben dem Lager nieder, den Himmel um die Bewahrung seines Helden anflehend, dem seine bloße Gegenwart, wie der Friedländer meinte und er selbst nun zu glauben begann, ein geheimnisvolles Unheil bereiten konnte. »Was es mich koste«, gelobte sich der Verzweifelnde, »ich will mich von ihm losreißen, ihn von mir befreien, damit ihn meine unheimliche Nähe nicht verderbe.« Da er ungerufen blieb, schlich er sich erst wieder zum Könige in jener Freistunde, welche dann zu ihrer größeren Hälfte in gleichgültigem Gespräche verfloß. Wenn nicht, dass der König einmal hinwarf, »Wo hast du dich heute gegen Mittag umgetrieben, Läubelfing? Ich rief dich, und du fehltest.« Der Page antwortete dann, der Wahrheit gemäß, er habe mit dem Bedürfnis, nach den erschütternden Szenen des Morgens freie Luft zu schöpfen, sich auf das Ross geworfen und es in der Richtung des wallensteinischen Lagers fast bis in die Tragweite seiner Kanonen getummelt. Er wollte sich einen freundlichen Verweis des Königs zuziehen, doch dieser blieb aus. Wieder nahm das Gespräch eine unbefangene Wendung, und jetzt schlug die 10. Stunde. Da hob Gustav mit einer zerstreuten Gebärde den Handschuh aus der Tasche und ihn betrachtend sagte er, »Dieser ist nicht der meinige, hast du ihn verloren, unordentlicher, und ich ihn aus Versehen eingesteckt, lass schauen.« Er ergriff spielend die linke Hand des Pagen und zog ihm das weiche Leder über die Finger. »Er sitzt«, sagte er. Der Page aber warf sich vor ihm nieder, ergriff seine Hände und überströmte sie mit Tränen. »Lebe wohl«, schluchzte er, »mein Herr, dich behüte Gott und seine Scharen.« Dann jählings aufspringend, stürzte er hinaus wie ein Unsinniger. Gustav erhob sich, rief ihn zurück. Schon aber erklang der Hufschlag eines galoppierenden Pferdes. Und seltsam, der König ließ weder in der Nacht noch am folgenden Tage Nachforschungen über die Flucht und das Verbleiben seines Pagen anstellen. Freilich hatte er alle Hände voll zu tun, denn er hatte beschlossen, das Lager bei Nürnberg aufzuheben. Leubelfing hatte den gestreckten Lauf seines Tieres nicht angehalten, dieser ermüdete von selbst am äußersten Lagerende. Da beruhigten sich auch die erregten Sinne des Reiters. Der Mond schien taghell und das Ross ging im Schritt. Bei klarerer Überlegung erkannte jetzt der Flüchtling im Dunkel jenes Ereignisses, das ihn von der Seite des Königs vertrieben hatte, mit den scharfen Augen der Liebe und des Hasses seinen Doppelgänger. Es war der Lauenburger. Hatte er nicht gesehen, wie der Gebrandmarkte die Faust gegen die Gerechtigkeit des Königs geballt hatte? Besaß der Gestrafte nicht den Scheinklang seiner Stimme? War er selbst nicht Weibes genug, um in jenem fürchterlichen Augenblick die Kleinheit der geballten fürstlichen Faust bemerkt zu haben? Gewiss, der Lauenburger sann Rache, sann Mord gegen das geliebte Haupt. Und in dieser Stunde unheimlicher Verfolgung und Beschleichung seines Königs hatte sich Leubelfing aus der Nähe des Bedrohten verbannt. Jetzt gewahrte er einen Obersten, welcher die Lagerstraßen wachsam abritt. Das Licht des Mondes war so kräftig, dass man einen Brief dabei hätte entziffern können. So erkannte er auf den ersten Blick einen Freund seines Vaters, denselben, welcher dem Hauptmann Leubelfing in dem für ihn tödlichen Duell sekundiert hatte. Er trieb seinen Fuchs zur Linken des Schweden. Der Oberst, der in der letzten Zeit meist auf Vorposten gelegen, betrachtete den jungen Reiter aufmerksam. »Entweder ich irre mich«, begann er dann, »oder ich habe euer Gnaden, wenn auch auf einige Entfernung, als Pagen neben dem Könige reiten sehen. Wahrlich, jetzt erkenne ich euch wieder, ob ihr auch etwas mondenblass und schwermütig ausschaut.« Dann, plötzlich von einer Erinnerung überrascht, »seid ihr ein Nürnberger«, fuhr er fort, »und mit dem seligen Hauptmann Leubelfing verwandt? Ihr gleichet ihm zum Erschrecken, oder eigentlich seinem Kinde, dem Wildfang, der Gustl, die bis in ihr 16. Jahr mit uns geritten ist. Doch Mondenlicht trügt und hext. Steigen wir ab, hier ist mein Zelt.« Und er übergab sein Ross und das des Pagen einem ihn erwartenden Diener mit plattgedrückter Nase und breitem Gesichte, welcher seinen Gebieter mit einem gutmütigen Lächeln empfing. »Mache sich's der Herr bequem«, lud der Alte den Pagen ein, ihm einen Feldstuhl bietend und sich auf seinen harten Schragen niederlassend. Zwei Windlichter gaben eine schwankende Helle. Jetzt fuhr der Oberst ohne Zeremonie mit seiner breiten, ehrlichen Hand dem Pagen durch das Haar. Auf der bloßgelegten Stirnhöhe wurde eine alte, aber tief eingeschnittene Narbe sichtbar. »Gustl, du Närrin«, brach er los, »meinst, ich hätt's vergessen, wie dich das ungarische Fohlen, die Hinterhufen aufwerfend, über seinen Starrkopf schleuderte, dass du durch die Luft flogest und wir drei dich für tot auflasen, die heulende Mutter, der Vater blass wie ein Geist und ich selber herzlich erschrocken? Ein perfekter Soldat, der selige Leubelfing, mein bester Hauptmann und mein Herzensfreund. Nur ein bisschen toll, wie du es auch sein wirst, Gustl. Alle Wetter, Kind. Wie lange schon treibst du dein Wesen um den König? Schaust übrigens akkurat wie ein Bube. Hast dir das blonde Kraushaar im Nacken wegrasiert, Kobold?« Und er zupfte sie. »Mach dir nur nicht vor, du wärest das einzige Weibsbild im Lager. Aber nun, Wildfang, was soll werden?« Er sann einen Augenblick. »Kurz und gut, ich trete dir mein zweites Zelt ab. Du gibst mir dein Ehrenwort nicht auszureißen und reitest mit mir bis zum Frieden. Dann führe ich dich heim nach Schweden, in mein Gehöft bei Gefle. Ich bin einzeln. Meinen zwei Jüngeren, Er zerdrückte eine Träne. »Für König und Vaterland«, sagte er. Page Leubelfing gelobte seinem Paten, was er sich selbst schon gelobt hatte, und erzählte ihm darauf sein vollständiges Abenteuer mit jenem Wahrheitsbedürfnis, das sich nach lange getragener Larve so gebieterisch meldet wie Hunger und Durst nach langem Fasten. Von Sommerende bis nach beendigter Lese und bis an einem frostigen Morgen die ersten dünnen Flocken über der Heerstraße wirbelten, ritt Page Leubelfing in Züchten neben seinem Paten, dem Obersten Orke Todd, in die Kreuz und Quer, wie es die Wechselfälle eines Feldzuges mit sich bringen. Dem Hauptquartier und dem Könige begegnete er nicht, da der Oberst meist die Vor- oder Nachhut führte. Aber Gustav Adolf füllte die Augen seines Geistes, wenn auch in verklärter und unnahbarer Gestalt, jetzt, da er aufgehört hatte, ihm durch die Locken zu fahren und der Page den Gebieter nachts nicht mehr an seiner Seite, nur durch eine dünne Wand getrennt, sich umwenden und sich räuspern hörte. Da geschah es zufällig, dass Leubelfing seinen König wieder mit Augen sah. Es war auf dem Marktplatze von Naumburg, wo sich der Page eines Einkaufs halber verspätet hatte und eben seinem Obersten nachspringen wollte, welcher dieses Mal die Vorhut befehligend die Stadt schon verlassen hatte. Von einer immer dichter werdenden Menge, mit seinem Ross gegen die Häuser zurückgedrängt, sah er auf dem engen Platze ein Schauspiel, wie ein ähnliches nur erst einmal menschlichen Augen sich gezeigt hatte, da vor vielen hundert Jahren der Friedestifter auf einer Eselin Einzug hielt in Jerusalem. Freilich saß Gustav auf seinem stattlichen Streithengst, von geharnischten Hauptleuten auf mutigen Tieren umringt, aber hunderte von leidenschaftlichen Gestalten, Weiber, die mit beiden gehobenen Armen ihre Kinder über die jubelnden Häupter emporhielten, Männer, welche die Hände streckten, um die Rechte Gustavs zu ergreifen und zu drücken, Mägde, die nur seine Steigbügel küssten, geringe Leute, die sich vor ihm auf die Knie warfen, ohne Furcht vor dem Hufschlag seines Tieres, das übrigens sanft und ruhig schritt, ein Volk umwogte den nordischen König, der ihm seine geistigen Güter gerettet hatte. Dieser, sichtlich gerührt, neigte sich von seinem Rosse herab zu dem greisen Ortsgeistlichen, der ihm dicht vor den Augen Leubelfings die Hand küsste, ohne dass er es verwehren konnte, und sprach: »Die Leute ehren mich wie einen Gott. Das ist zu viel und gemahnt mich an mein Ende. Prediger, ich reite mit der heidnischen Göttin Victoria und mit dem christlichen Todesengel.« Dem Pagen quollen die Tränen. Als er aber gegenüber an einem Fenster die Königin erblickte und ihr der König einen zärtlichen Abschied zuwinkte, schwoll ihm der Busen von einer brennenden Eifersucht. Kaum eine Woche später, als die schwedischen Scharen auf dem blachen Felde von Lützen sich zusammenzogen, marschierte Orke Todd seitwärts unweit des Wagens, darin der König fuhr. Da erblickte Leubelfing einen Raubvogel, der unter zerrissenen Wolken schwebend auf das Hartnäckigste sich über der königlichen Gruppe hielt und durch die Schüsse des Gefolges sich nicht erschrecken und nicht vertreiben ließ. Er gedachte des Lauenburgers, ob seine Rache über Gustav Adolf schwebe. Das arme Herz des Pagen ängstigte sich über alles Maß. Wie es frühe dunkelte, wuchs seine Angst, und da es finster geworden war, gab er, sein Ehrenwort brechend, dem Rosse die Sporen und verschwand aus den Augen des ihm »treubrüchiger Bube« nachrufenden Obersten. In unaufhaltsamem Ritt erreichte er den Wagen des Königs und mischte sich unter das Gefolge, das am Vorabende der erwarteten großen Schlacht ihn nicht zu bemerken oder sich nicht um ihn zu kümmern schien. Der König hatte seine letzten Befehle gegeben und war in der wunderbarsten Stimmung. Er erhob sich langsam und wendete sich gegen die Anwesenden, lauter Deutsche, unter ihnen mehr als einer von denjenigen, welche er im Lager bei Nürnberg mit so harten Worten gezüchtigt hatte. Ob ihn schon die Wahrheit und Barmherzigkeit jenes Reiches berührte, dem er sich nahe glaubte? Da sah der Page Leubelfing mit einem rasenden Herzklopfen, wie der Lauenburger eintrat. Als ein gemeiner Reiter gekleidet, näherte er sich in kriechender und zerknirschter Haltung und reckte die Hände flehend gegen den König aus, der sich langsam erhob. Jetzt warf er sich vor ihm nieder, umfing seine Knie, schluchzte und schrie ihn an mit den Worten des verlorenen Sohnes: »Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir.« Und wiederum: »Ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.« Und er neigte das reuige Haupt. Der König aber hob ihn vom Boden und schloss ihn in seine Arme. Vor den entsetzten Augen des Pagen schwammen die sich umschlungen Haltenden wie in einem Nebel. War das, konnte das die Wahrheit sein, oder war es eine satanische Larve? So zweifelte sie mit irren Sinnen und hämmernden Schläfen. Der Augenblick verrann. Die Pferde wurden gemeldet, und der König rief nach seinem Lederwams. Der Kammerdiener erschien, in der linken den verlangten Gegenstand, in der rechten aber einen an der Halsöffnung gefassten blanken Harnisch haltend. Da entriss ihm der Page den kugelfesten Panzer und machte Miene, dem König behilflich zu sein, denselben anzulegen. Dieser aber, ohne über die Gegenwart des Pagen erstaunt zu sein, weigerte sich mit einem unbeschreiblich freundlichen Blick und fuhr Läubelfing durch das grause Stirnhaar, wie er zu tun pflegte. »Gust«, sagte er, »das geht nicht.« Er drückt. »Gib das Wams.« Kurz nachher sprengte der König davon, links und rechts hinter sich den Lauenburger und seinen Pagen Läubelfing. In der Pfarre des hinter der schwedischen Schlachtlinie liegenden Dorfes Meuchen saß gegen Mitternacht der verwitwete Magister Todenus hinter seiner Foliobibel. Der Magister, übrigens ein wehrhafter Mann, mit einem derben grauen Knebelbarte, der ein paar Jugendjahre unter den Waffen verlebt, betete inbrünstig für die Erhaltung des protestantischen Helden, der eben jetzt in kleiner Entfernung das Schlachtfeld, er wusste nicht, ob behauptet oder verloren hatte. Da pochte es heftig an das Hoftor. Dem öffnenden Pfarrer wankte ein junger Mensch entgegen, bleich wie der Tod, mit weit geöffneten Fieberaugen, Barhaupt, an der Stirn eine klaffende Wunde. Hinter ihm hob ein anderer einen Toten vom Pferde, einen schweren Mann. In diesem erkannte der Pfarrer, trotz der entstellenden Wunden, den König von Schweden, welchen er in Leipzig einziehen gesehen und dessen wohlgetroffener Holzschnitt hier in seinem Zimmer hing. In fieberischer Geschäftigkeit und mit hastiger Zunge begehrte der verwundete Jüngling, dass sein König im Chor der anstoßenden Kirche aufgebahrt werde. Zuerst aber forderte er laues Wasser um einen Schwamm, um das Haupt voll Blut und Wunden zu reinigen. Dann legte er mit der Hilfe des Gefährten den Toten, welcher seinen Armen zu schwer war, auf ein ärmliches Ruhebett, sank daran nieder und betrachtete das wachsfarbene Antlitz liebevoll. Als er es aber mit dem Schwamm berühren wollte, wurde er ohnmächtig und glitt vorwärts auf den Leichnam. Sein Gefährte hob ihn auf, sah näher zu und bemerkte außer der Stirnwunde eine zweite, eine Brustwunde. Durch einen frischen Riss im Rocke, neben einem über dem Herzen liegenden geflickten Risse, sickerte Blut. Das Gewand seines Kameraden vorsichtig öffnend, traute der schwedische Kornett seinen Augen nicht. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen und der Oberst Arke Todd trat herein. In Proviantsachen rückwärts gesendet, war er dem Schlachtfelde wieder zugeeilt und hatte in der Dorfgasse vor dem Kruge, ein Glas Branntwein stürzend, die Mär vernommen von einem im Sattel wankenden Reiter, der einen Toten vor sich auf dem Pferde gehalten. »Ist es wahr? Ist es möglich?« schrie er und stürzte auf seinen König zu, dessen Hand er ergriff und mit Tränen benetzte. Nach einer Weile sich umwendend, erblickte er den Jüngling, welcher in einem Lehnsessel ausgestreckt lag, seiner Sinne unmächtig. »Alle Teufel«, rief er zornig, »so hat sich die Gustl doch wieder an den König gehängt. Ich fand den jungen Herrn, meinen Kameraden«, bemerkte der Kornett vorsichtig, »wie er den toten König vor sich auf dem Pferde haltend über das Schlachtfeld sprengte. Er hat sich für die Majestät geopfert.« Der Pfarrer trat nun in die Mitte und sprach mit ruhigem Ernst: »Herrschaften, ihr kennt diese Welt. Sie ist voller Lästerung. Und da am meisten, wo ein großer und reiner Mensch eine große und reine Sache vertritt. Würde der leiseste Argwohn dieses Andenken trüben, er zeigte den stillen König, welches Fabelgeschöpf würde nicht die papistische Verleumdung aus dieser armen Mücke machen, und er deutete auf den ohnmächtigen Pagen, die sich die Flügel an der Sonne des Ruhmes verbrannt hat. Ich bin wie von meinem Dasein überzeugt, dass der selige König von diesem Mädchen nichts wusste. Einverstanden, geistlicher Herr, schwur der Oberst, auch ich bin davon, wie von meiner Seligkeit, nicht durch die Werke, sondern durch den Glauben überzeugt. Ich bin ein Diener am Wort, ihr traget graues Haar, Herr Oberst, ihr Kornett seid ein Edelmann. Wir schweigen. Jetzt öffnete der Page die sterbenden Augen. Sie irrten angstvoll umher und blieben auf Orke Tods haften. Pate, ich habe dir nicht gehorsamt, ich konnte nicht. Ich bin eine große Sünderin. Ein großer Sünder, unterbrach sie der Pfarrer streng. Ihr redet irre, ihr seid der Page August Leubelfing, ehrlicher Sohn des nürnbergischen Patriziers und Handelsherrn Arbogast Leubelfing, geboren den und den, todesverblichen den 7. November 1632, an seinen tages vorher in der Schlacht bei Lützen empfangenen Wunden. Pugnans cum rege Gustavo Adolfo. Fortiter Pugnans, ergänzte der Kornett. So will ich auf euren Grabstein setzen. Jetzt aber machet euren Frieden mit Gott. Euer Stündlein ist gekommen. Der Magister sagte das nicht ohne Härte, denn er konnte seinen Unmut gegen das abenteuerliche Kind, das den Ruf seines Helden gefährdet hatte, nicht verwinden, ob es schon in den letzten Zügen lag. »Ich kann jetzt noch nicht sterben. Ich habe noch viel zu reden«, röchelte der Page. »Der König! Im Nebel! Die Kugel des Lauenburgers!« Der Tod schloss ihr den Mund. Jeder der Anwesenden zog seinen Schluss und ergänzte den Satz nach seiner Weise. Der geistesgegenwärtige Pfarrer aber, dessen Patriotismus es beleidigte, den Retter Deutschlands und der protestantischen Sache, für ihn ein und dasselbe, von einem deutschen Fürsten sich gemeuchelt zu denken, ermahnte sie alle eindringlich, dieses Bruchstück einer durch den Tod zertrümmerten Rede mit dem Pagen zu begraben. Die Kirche wurde gegen den Andrang der zuströmenden Menge gesperrt und verriegelt, denn das Gerücht hatte sich rasch verbreitet, hier liege der König. Die Toten wurden dann gewaschen und im Chore aufgebahrt. Über alledem war es helle geworden. Als die Kirchtore den mit ungeduldigen Gebärden, aber ehrfürchtigen Mienen Eindringenden sich öffneten, lagen die beiden vor dem Altare gebettet auf zwei Schragen, der König höher, der Page niedriger und in umgekehrter Richtung, sodass sein Haupt zu den Füßen des Königs ruhte. Ein Strahl der Morgensonne, dem gestrigen Nebeltage war ein blauer, wolkenloser gefolgt, glitt durch das niedrige Kirchenfenster, verklärte das Heldenantlitz und sparte noch ein Schimmerchen für den Lockenkopf des Pagen Leubelfing.